Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Bin ich unscharf? Immer noch? Wird's nicht deutlicher? Hans, mach doch mal ein bisschen mehr Schärfe rein. Tja, ich finde, wir kennen uns jetzt lange genug. Wir können auch mal über was ganz, ganz, ganz, ganz, ganz Hartes aus der Physik sprechen. Über den heiligen Gral der Physik. Über das Innerste. Über das Größte, möglicherweise eine der größten Erkenntnisse, die jemals Menschen gemacht haben. Wenn man die Naturwissenschaften mit einer Schatztruhe vergleicht, dann gibt es natürlich wie in jeder Schatztruhe Goldmünzen, Perlenketten, Colliers, Diademe und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch Einzelstücke, einzelne Diamanten, einzelne Edelsteine von solcher Pracht und Größe und Schönheit, dass der Kenner, wenn er sie in der Hand hält und erkennt, dass es ihm schier die Sprache verschlägt. Das darf mir jetzt in der Sendung nicht passieren, dass mir die Sprache abhanden kommt, denn ich will sie mit etwas in Zusammenhang bringen und Ihnen etwas vorstellen, das wirklich zu einem, das ist der Edelstein, für mich persönlich, also unter uns, für mich persönlich der Edelstein der theoretischen Physik, vielleicht der Naturwissenschaften überhaupt. Es geht um die Heisenbergsche Unschärferelation. Tja, das Thema der heutigen Sendung ist, was ist die Unschärferelation? Und ich kann Ihnen eines sagen, Sie brauchen heute Ihre gesamte Konzentration. Ja. Ich verlange alles von Ihnen, denn das Thema, so wertvoll und wichtig es für die Physik ist, gehört zu den merkwürdigsten und schwierigsten Dingen der Physik überhaupt. Schwieriger geht's kaum noch. Wenn Sie am Ende der Sendung noch einigermaßen bei Verstand sind, ja, dann bin ich froh. Denn viele Physikstudenten haben über diesem Thema fast den Verstand verloren. Ich gehörte auch fast dazu. Die Heisenbergsche Unschärferelation ist eigentlich ganz einfach. Sie sagt, dass das Produkt aus Ortsunschärfe und Impulsunschärfe Delta X mal Delta P, um eine kleine mathematische Formel in meiner Sendung zu verwenden, entspricht ungefähr dem Planck'schen Wirkungsquantum. Das ist eine außerordentlich kleine Zahl. Sehr klein. Was hat das zu bedeuten? Wir machen es so. In dieser Sendung erzähle ich Ihnen, was die Unschärferelation ist, und in einer anderen Sendung erzähle ich, was sie bedeutet. Denn bevor ich Ihnen sagen kann, was sie ist, müssen Sie erst mal verstehen, worum es überhaupt geht. Wir beginnen mit einem Satz von Richard Feynman, der gesagt hat, ich kann davon ausgehen, dass es keinen Menschen gibt, der die Quantenmechanik versteht. Denn die Quantenmechanik, das ist das eigentliche Gebiet, um das es geht. Die Quantenmechanik, ja, wie fing das eigentlich alles damit an, damals? Ja, das fing damit an, dass man einen Spaltversuch gemacht hat. Und zwar einen Doppelspaltversuch. Also müssen Sie sich vorstellen, wir haben eine Blende und in dieser Blende sind zwei Löcher drin. Durch diese zwei Löcher schießen Sie von hinten zum Beispiel mit Gewehrkugeln. Was für eine Verteilung kriegen Sie auf einem dahinterliegenden Schirm? Ist klar, es gibt sehr viele Kugeln, die gehen durch das eine Loch und es gibt sehr viele Kugeln, die gehen durch das andere Loch. Und daraus können Sie eine Gesamtverteilung machen und es ist klar, die Kugeln sind entweder durch das eine Loch oder durch das andere gegangen. Geschenkt. Wasserwellen. Ja, man legt diese Blende in ein Wasserbecken, erzeugt Wasserwellen auf der einen Seite und schießt nun diese Wasserwellen oder treibt die Wasserwellen durch diesen Doppelspalt. Was sieht man da? Hinten? Nicht die Verteilung wie bei den Gewehrkugeln, sondern man sieht Interferenzen. Interferenzen sind Überlagerungen. Wasserwellen sind ja Wellen, wie der Name schon sagt. Das heißt, Wasserwellen können sich verstärken und können sich aber auch auslöschen. Ja? Also ein Wellental und ein Wellenberg gibt nichts. Wellental und Wellental gibt ein tieferes Wellental, Wellenberg und Wellenberg gibt einen höheren Wellenberg. Das nennt man Interferenz. Das heißt, die Verteilung der Wasserwellen hinten, ja, beim ankommenden Schirm sozusagen, ist nicht die gleiche Verteilung wie bei Gewehrkugeln. Denn die Wellen, die können ja, ein Teil davon kann durch das eine Spalt gehen, ein anderer Teil kann durch den anderen Spalt gehen. Und wie die da hinten ankommen, hängt davon ab, ob jetzt zufälligerweise ein Wellenberg und ein Wellental, dann hat man negative, also destruktive Interferenz, dann ist es weg, oder man hat konstruktive Interferenz. Das heißt, es bilden sich gewisse Minima und Maxima aus. So. Und jetzt halten Sie sich fest. Wieder Spalt, Doppelspalt und wir jagen Elektronen durch. Ja? Und Elektronen war längst bekannt, als man diesen Doppelspaltversuch machte, dass Elektronen Teilchen sind. Ja? Ist ja klar. In jedem Kupferdraht bewegen sich Elektronen hin, bewegen den Strom. Ja? Photoelektrischer Effekt, dafür hat übrigens Einstein den Nobelpreis bekommen, nicht für seine Relativitätstheorie. Photoelektrischer Effekt ist die Sache mit den Solarzellen. Ja? Licht, also Photonen, knallt auf eine Oberfläche und was hauen diese Lichtteilchen raus? Andere Teilchen, nämlich Elektronen. Sie können die Elektronen wirklich genau messen. Ankunft von einem Elektron, herzlichen Glückwunsch, also man kann es begrüßen. Man weiß, dass Elektronen Teilchen sind. Schau. Jetzt schießen wir also von hinten mit zwei Elektronenkanonen durch diese Spalte durch. Und was für eine Verteilung sehen wir hinten an dem Schirm? Ein Interferenzmuster. Wir sehen, ich wiederhole, wir schießen mit Teilchen auf diesen Doppelspalt und sehen auf dem Schirm hinten die Aufenthalts-, also die, wie soll ich sagen, die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens ist nicht die von Gewehrkugeln, obwohl doch Elektronen Teilchen sind, wie Gewehrkugeln quasi. Nein, wir sehen Interferenzmuster. Ja, wie? Ja, was? Sind die Elektronen jetzt auf einmal in Wellen? Haben die sich in Wellen verwandelt, oder was? Ja, die sehen schon. Sehen Sie noch da? Ja, also das ist jetzt wird's schwierig. Wir schießen Elektronen durch diesen Spalt durch diesen Doppelspalt, und die kommen hinten bei dem Schirm an, als wären es Wellen. Ja. Ich kann genau sehen, wie die Elektronen aus dieser Elektronenkanone rauskommen. Ich kann den Elektronenstrahl so fein machen, dass förmlich nur ein Elektron durch den Spalt durchkommt. Und was sehe ich hinten? Interferenzmuster. Das ist der Welle-Teilchen-Dualismus in der Quantenmechanik. Mein Lehrer in theoretischer Physik hat mal gesagt, Herrschaften, die Quantenmechanik kann man nicht verstehen, die muss man hinnehmen. Ja? Und als ich diese Sendung vorbereitet habe, da muss ich sagen, da ist es also wirklich, das hat sich in mir aufgebäumt, weil schon damals habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, Mensch, da muss doch noch was dahinter liegen. So gibt es also heute viele Theorien, aber da will ich will nicht abschweifen, wir bleiben jetzt dabei. Mensch, Harald, bleib mal. Also, wir haben ein Problem. Wir möchten verstehen, wie kann es sein, dass die Teilchen hier losgeschickt werden und sich hier wie eine Welle verhalten. Gibt es halbe Elektronen oder was? Haben die sich aufgespalten oder was? Ja, ja. Oder was? Wir machen ein Experiment, Gedankenexperiment, in dem wir nämlich jetzt genau gucken, ja, welches Elektron durch welchen Spalt durchgegangen ist. Wie machen wir das? Wir können an jedem Spalt eine Einrichtung aufbauen, dass sobald das Elektron durch den Spalt durch ist, ein Lichtblitz erzeugt. Ja? Dann wissen wir ganz genau, Elektron Nummer 1 ist durch Spalt Nummer 1, Elektron Nummer 2 ist durch Spalt Nummer 2, Elektron Nummer 3 ist durch Spalt Nummer 2, Elektron Nummer 4 ist durch Spalt Nummer und so weiter. Nicht? So, wir können also jetzt genau festnageln, wo das Elektron durchgegangen ist. Erstens werden wir feststellen, oder was stellen wir fest? Hinten am Detektor kommen keine halben Elektronen an. Das ist schon mal was. Also die Elektronen bleiben Teilchen. Was haben wir jetzt für eine Intensitätsverteilung hinten am Schirm? Den von Gewehrkugeln. Tja, kein Interferenzmuster mehr. Wissen Sie, was sich da abspielt? Dieses Experiment behauptet, dass die Beobachtung eines Vorganges das Ergebnis verändert. Ja? Wenn Sie die Elektronen einfach durchlaufen lassen, ohne festzustellen, wo sie durchlaufen, kriegen Sie hinten ein Interferenzmuster. Wenn Sie nun genau festnageln, wo die Elektronen durchlaufen, dann hat sich irgendwas verändert und die Elektronen verhalten sich wie Kugeln. Hey, was ist da los? Ja? Die Messung des genauen Ortes führt dazu, dass meine Geschwindigkeit nicht mehr genau definiert ist. Ja? Das steckt in der Heisenbergschen Unschärferelation. Also offenbar gibt es hier einen Zusammenhang, und das ist das allererste Mal in der Physik gewesen, dass man das festgestellt hat, dass der Beobachter durch seine Beobachtung die Wirklichkeit, die er beobachten will, verändert. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ja, das ist so. Ein Elektron ist klein, sehr klein, ein Hundertmillionstel Zentimeter. Sehr klein. Wenn Sie jetzt ein Elektron beobachten wollen, also gucken wollen, wo fliegt das Elektron hin, dann brauchen Sie etwas, dessen Wellenlänge kleiner ist als die Größe des Elektrons. Das ist ein elementares Gesetz der Optik. Ja? Sie können mit einer Riesenwelle können Sie nicht genau sehen. Also wenn Sie genau sehen wollen, brauchen Sie ein Licht mit der Wellenlänge, die wenigstens natürlich viel, viel kleiner ist als die Größe des Objektes, das Sie sich angucken wollen. Jetzt ist aber eine kleine Wellenlänge verbunden mit einer ganz hohen Frequenz. Ein wichtiges Ergebnis der Quantenmechanik ist, dass die Frequenz einer Energie entspricht. Wenn ich also mit Licht ein Elektron anschaue, mit Licht von so hoher Frequenz, also so kleiner Wellenlänge, dass ich das Elektron beobachten kann, dann schieße ich mit sehr viel Energie auf das Elektron. Tja, das heißt, das Elektron, wenn das von dem Lichtstrahl getroffen wird, das ist gar nicht mehr da, wo es mal war. Das ist weggeschubst worden, weggeschossen worden förmlich. Ich meine, wenn ich eine Gewehrkugel angucke, das ist was anderes. Eine Gewehrkugel ist schwer, also riesig, massiv im Vergleich zum Elektron. Ja, da kann ich mit Licht drauf gucken, da ändere ich nichts an dem Ort oder der Geschwindigkeit der Gewehrkugel. Beim Elektron ist das ganz anders. Wenn ich mit dem Elektron, wenn ich da nur hingucke, ist das Elektron schon woanders. Ja? Und dieser Zusammenhang, dass der Beobachter ganz massiv daran beteiligt ist, die Wirklichkeit, die er beobachten will, zu verändern, dadurch, dass er sie beobachtet, das steckt in der Heisenbergschen Unschärferelation drin. Das heißt mit anderen Worten, erstes Mal, also ich kann gar nicht die Wirklichkeit so sehen, wie sie tatsächlich ist, sondern durch meine Beobachtung verändere ich die Welt, die ich beobachte. Heisenberg hat diese Erkenntnis 1926, 27, da war der auch erst 6 oder 27 Jahre alt. Ich glaube, wie ist die Anekdote, er war auf Helgoland und zwar deswegen, weil er hatte wahnsinnige Allergien und er musste mal raus, frische Luft schnappen. Und in Helgoland ist ihm dieser Gedanke gekommen und dass man Ort und Impuls nicht mehr genau messen kann, hat etwas damit zu tun, dass offenbar die Welt in ihrer kleinsten Struktur wellenartig ist. Ich kann nicht mehr genau angeben, wo etwas ist. Ich kann nur noch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten angeben. In der Quantenmechanik, in der Quantenwelt, gibt es nichts mehr ohne weiteres, was ich wirklich festnageln kann. Es gibt immer diese Unschärfe. Die Unschärfe entweder im Ort oder im Impuls. Es gibt diese Unschärfe auch für Energie und Zeit. Jedes Mal bleibt eine winzig kleine Unschärfe übrig. Das sind so 10 hoch minus 33 Joule-Sekunden. Das ist nichts. Deswegen macht sich das in der normalen Welt auch nicht bemerkbar. Ja? Aber das war eine umwerfende, eine fundamentale Erkenntnis, die ganz viele Probleme der Physik gelöst hat. Ich habe neulich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es gelesen in einem seriösen Buch, da sagte jemand, dass ungefähr ein Drittel der Weltwirtschaft auf Phänomenen der Quantenmechanik beruht und damit letztlich auf der Heisenbergschen Unschärferelation. Wenn Sie einen Computer benutzen, wenn Sie digitales Fernsehen haben und, das sind alles Phänomene, die das benutzen, die ausnutzen, dass die Quantenmechanik so funktioniert, wie sie in der Heisenbergschen Unschärferelation drinsteckt. Das heißt aber auch, Herrschaften, das ist nämlich jetzt der Punkt, dass in der Quantenwelt Ursache und Wirkung nicht mehr so ohne weiteres voneinander zu unterscheiden sind. Wenn Sie nicht mehr wissen können, wo Sie sind, dann wissen Sie auch nicht, was mit Ihnen tatsächlich passiert in der nächsten Zeit. Heisenberg hat das mal so schön ausgedruckt, er hat gesagt, das Kausalitätsprinzip, dass man nämlich aus der Existenz von heute auf die Zukunft schließen kann, das ist im Prinzip richtig, nur es ist unter der falschen Voraussetzung gemacht, dass man tatsächlich das heute benutzen kann. Ich kann eigentlich diese Sendung nur mit diesem wunderbaren Satz von Richard Feynman abschließen. Wer behauptet, die Quantenmechanik verstanden zu haben, der hat sie nicht verstanden.